Da sehe ich einen roten Punkt. Das Geräusch habe ich nicht gehört. Das kann aber in meinem Setup liegen. Danke schon mal, Marco, dass du gestartet hast. Danke, dass ihr alle da seid. Ich begrüße euch zur x-ten Sitzung des Landesvorstands NRW. Wir haben heute den 12. März 2020 um 20:37 Uhr. Wir haben eine gute Sitzungsvorbereitung. Wir haben ein Protokoll. Die Lisanne ist da. Wir sind beschlussfähig und ich habe mich gerade mal wieder zum Versammlungsleiter gemacht. Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Wenn nicht, bitte kurz Bescheid sagen jetzt. Man kann auch einverstanden sagen, dann wissen wir, dass die Mikrofone funktionieren, aber das können wir auch gleich machen. Wir haben ein Protokoll von der letzten Sitzung. Ich habe mir das angeguckt, habe da keine Einwände. Wie sieht es bei euch aus? Bitte auch mal ansagen, keine Einwände, dann wissen wir, dass da lebende Menschen noch sind. Keine Einwände. Alles Tutti. Keine Einwände. Ah, toll, vielen Dank. Dann ist es auch jetzt der Mikrofontest gemacht worden. Super. Wie eben schon mal kurz erwähnt, der Daniel kommt später und nach wie vor vermisst der Bernd, der nicht da ist. Trotzdem, wie gesagt, sind wir beschlussfähig. Und ja, da stehen die Berichte auf der Agenda. Ich habe mich ein bisschen mit Orga, wir haben einige IT- und ja, Dramen, Lücken, was auch immer, die auch teilweise heute zu besprechen sind. Da habe ich mich ein bisschen drum gekümmert und ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit gemacht in Abstimmung mit Witten. Wobei ich weiß nicht, ob das bei der letzten Sitzung schon da war. Keine Ahnung, die Zeit vergeht gerade so schnell. Zu dieser Thematik Winkelprotokolle, wo wir auch sehr interessante Stellungnahmen der Landesdatenschutzbeauftragten jetzt haben. So, das war jetzt mal von mir. Also da, und noch natürlich noch ein paar Gespräche mit KVs, die sich halt gerade mit dem Gedanken rumschlagen, wie sie denn halt zur Kommunalwahl antreten. Das ist üblich jetzt in dieser Vorbereitungsphase und findet wöchentlich statt. Bitte Fragen dann jetzt oder gleich oder bitte, Balli, mach du weiter, wenn nichts kommt. Ja, also wenn keine Nachfragen sind, also auch das mit Anfragen von Kreisverbänden oder auch VKVs hatte ich auch. Diverse Sitzungen, ich liste die nicht mehr dementsprechend auf, weil es waren wieder reichlich. LPT-Orga-Ergebnis seht ihr durch den Antrag der. Ist da gerade was ausgefallen? Bei dir oder bei mir? Ich höre nichts mehr, Balli. Kann sich irgendjemand mal melden, damit ich weiß, ob hier der Fehler ist oder woanders? An dir liegt's nicht. Okay, danke. Gut, dann kann, ja, macht mal den Neustart, dann machen wir einfach weiter, Helga. Bitte, danke. Ja, hallo. Also ich war jetzt die letzten 14 Tage beruflich stark eingebunden, daher wenig Aktivität. Aber ein bisschen was ist doch noch passiert. Also neben meiner Nichtteilnahme an den beiden Team PolGF-Bund-Sitzungen am 3.3. und 10.3. Also am 3.3. ging nicht. Da war ich parallel gerade im Stammtisch der Essener Piraten. Die machen den nämlich grundsätzlich dienstags. Das war dann für mich sehr schwierig. Am 10.3. aus persönlichen Gründen habe ich dann nicht teilgenommen. Trotz allem drumherum etwas Korrespondenz mit vielen virtuellen oder auch echten Kreisverbänden aus unterschiedlichen Themen, meist dann aber im Zusammenhang mit der Kommunalwahl 2020. Da ging es dann auch um, wie kann aufgestellt werden, wer kann aufgestellt werden, was kann passieren, können wir mit Liste XY zusammen antreten, also die üblichen Fragen, die jetzt derzeit noch kommen und vor allen Dingen auch, wie können denn Aufstellungsversammlungen stattfinden. Dazu habe ich noch ein paar PRM-Zugänge beantragt, von denen ich jetzt noch nichts gehört habe, wie der aktuelle Stand ist. Und ich habe einen Infostand der Piraten Herne mitgestaltet. Da ging es dann um Leerschwimmbecken. Auch ein sehr interessantes Thema vor Ort. Auch da mein Dank an die Herner Piraten, die sind da sehr, sehr aktiv und sehr mit dabei. Ja, vielen Dank. Das war ja eine Menge. Auch nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ich hoffe, das hatte ich auch schriftlich schon mal geschickt. Ich hoffe, es ist angekommen. Und da gibt es jemanden im Sprechenraum eine Nachfrage. Ist das jetzt? Sandra, bitte. Ja, ich habe eine Frage zum TPDA, weil die ist mir wichtig. Soll der stattfinden oder nicht? Ja, natürlich. Der kommt gleich bei Terminen dran. Ich habe zugesagt, dass ich komme. Ich muss aber leider absagen, weil ich habe hier einen Ehemann zu schützen vor Dingen. Ja, das, okay, verstehe ich. Dann ist das so. 29.03. wissen wir natürlich auch nicht, wie das bis dahin aussieht. Nach jetzigem Stand würde ich sagen, dass es stattfindet, wenn sich tatsächlich eine Situation ergibt, noch, ich kann es nicht beurteilen im Moment, dass hier weiter Gefahr im Vollzug ist, dann würden wir den natürlich auch nicht stattfinden lassen, so wie alle anderen Veranstaltungen auch. Auch wenn ich nicht damit rechne, dass wir über 100 Leute sind, aber trotz allem würde das ja mit Anreise und so weiter unnötige Gefährdung sein. Wie gesagt, da wir noch 2 Wochen hin sind bis dahin, mehr als 2 Wochen, denke ich, sollten wir das im Moment nochmal offen lassen. Aber Entschuldigung nochmal dazu, TDPA würden wir natürlich gleich erwähnen, jetzt gerade waren wir noch bei den kurzen Berichten des Vorstands. Jetzt gibt es noch weitere Nachfragen im Sprechenraum. Jetzt zum TDPA oder zu dem, was Helder gerade erzählt hat. Wenn es TDPA ist, wäre schön, wenn wir das gleich hinten dranhängen würden, wenn wir bei den Terminen und beim TDPA sind. Dankeschön. Gut, Balli ist wieder da. Ich meine, hattest du noch was zu sagen? Du hast eigentlich schon erzählt, was du gemacht hast. Sonst Tatjana vielleicht. Hallo zusammen. Einen guten Moment. So, jetzt hört ihr mich nicht doppelt. Also, ich war wieder Elder auch beim Stammtisch der Essener Piraten. Da, die treffen sich zurzeit wöchentlich. Also, wenn jemand von euch dienstags 19 Uhr Lust hat, dann packen wir da gleich auch gerne nochmal die Adresse rein. Infostand der Herner Piraten am 7.7. zum Thema Leerschwimmbecken. Da ist eine angespannte Situation zurzeit. Und ansonsten Tickets bearbeitet und viel Korrespondenz mit euch. Ja, dafür auch an dieser Stelle vielen Dank. Sind wir mit den Berichten soweit durch? Daniel wird vielleicht gleich noch was sagen, wenn er reinspringt. Berichte zur Statistik sind wie immer im Pad. Ein paar aktuelle Zahlen von den Konten sind auch schon drin. Wunderbar. Und dann kommen wir direkt zu den Terminen. Die Wochen gegen Rassismus, die fangen nächste Woche an. Und da war jetzt gerade schon die Frage der TDPA, ob er stattfindet oder nicht. 29.3., wir haben heute den 12.3. und ihr wisst es alle, es gibt ein großes ja, Durcheinander Absagen und man weiß nicht genau, wie damit umgehen. Es geht darum, dass natürlich durch Veranstaltungen die Menschen, die da hinfahren und wieder wegfahren, sie sich selber einem Risiko aussetzen, sich etwas einzufangen auf dem Weg. Plus gleichzeitig natürlich auch bei der Veranstaltung, wo sich Menschen treffen, die Möglichkeit besteht, dass man so Dinge untereinander verteilt, die man gar nicht verteilen will. Das steht im Raum und wir können jetzt mal darüber sprechen, wie wir damit umgehen zum TDPA, ob wir irgendwie so eine, ja, weiß ich nicht, Vorlaufzeit, eine Woche oder irgendwas jetzt mal beschließen oder darüber sprechen, wann wir den stattfinden lassen oder wann wir den nicht stattfinden lassen. Wie ist eure Meinung dazu? 3 Menschen sehe ich im Sprechenraum. Ich weiß nicht, habe nicht aufgepasst, in welcher Reihenfolge. Gordana gerne zuerst. Dann bitte, Gordana. Ich fühle mich geehrt. Und zwar habe ich euch gerade schon eine E-Mail geschickt an den Vorstand @piratenparteinrw.de. Vielleicht wird die E-Mail ja mehr bearbeitet. Wir haben eine Checkliste mit einem Punkteschema, wann was zutrifft, wie viele Punkte man erreichen muss oder darf, bis es nicht mehr stattfinden darf. Wir haben das Problem gerade mit dem Kreisparteitag und der konstituierenden Vorstandssitzung. Ich habe heute eine Ausnahmeregelung, eine Ausnahmegenehmigung beantragt. Wenn ich mir das für den TDPA durchrechne, dann sind wir über 10 Punkte. Ist schwierig, darf eigentlich gar nicht stattfinden. Also darf so schon nicht stattfinden, unter 10 Punkten nur mit Ausnahmegenehmigung. Ich habe es euch aber per Mail geschickt, guckt einfach einmal nach. Ja, danke. Gucke ich mir gerne mal an. Habe ich noch nicht gekannt. So eine Liste ist sicherlich sehr hilfreich. Ich lasse auch gerne Vaku den Vortritt. Ich war ja auch als Erste hier. Entschuldige. Ja, also das ist total interessant, was die Gordana da gerade gesagt hat, denn wir haben ja nicht nur NRW-weite Veranstaltungen, sondern hier und da auch Aufstellungsversammlungen. Das heißt, ich würde mir sehr wünschen, wenn dieser 10-Punkte-Plan irgendwie verbreitet wird, dass alle darauf Zugriff haben. Was ich aber eigentlich sagen wollte, war auch so der Hinweis darauf, wir müssen uns irgendwie eine Deadline setzen. Denn wenn wir den absagen, dann müssten viele Sachen gleichzeitig geschehen. Es muss im Wiki vermerkt werden, ihr müsstet die Mitglieder benachrichtigen in irgendeiner Form. Und wir müssten natürlich auch dann die Räumlichkeiten absagen. Zu den Räumlichkeiten möchte ich nur sagen, ja, wahrscheinlich werden wir nur, was weiß ich, 40 Leute oder so. Dennoch, ich sag mal so hygienemäßig, wir können unsere selbst zubereiteten Schnittchen nicht wirklich schützen, so wie dort die Räumlichkeiten sind. Uns steht nur eine Toilette zur Verfügung und wenn wir 30, 40 Leute werden, sitzen wir auch recht eng. Das wären jetzt so meine Bedenken, aber am wichtigsten wäre mir tatsächlich eine Deadline, wo wir dann sagen, ab dem Punkt ja oder nein, als Vorstandsbeschluss oder wie auch immer. Danke für den Beitrag. So, jetzt weiß ich die Reihenfolge, Grumpy und dann bestenfalls. Hi Frank, erstmal ganz kurz. Ja, wie, du lässt mich nicht vor. Hi Schatzi. Okay, ich wollte Frank nur ganz kurz vorweg einmal gratulieren. Schön, dass ich dich wieder mit quasi, ich weiß, wo du bist. Damit meine ich Brüssel und Straßburg. Ganz kurz, wir alle wissen, dass genau wegen unabhängig von TDPA und allen anstehenden Terminen die größten Landesverbände der CDU, der SPD, der Grünen haben heute quasi erstmal alles abgesagt und das sind nämlich die Kölner. Die hatten nämlich noch keine Aufstellungsversammlung, anders als in Düsseldorf. Und wir selber als Düsseldorfer Piraten wollten ja jetzt beginnend dieses Wochenende oder wir werden jetzt beginnend dieses Wochenende unsere KMV starten und danach wollten wir eigentlich die erste AV starten in der Hoffnung, dass wir nicht so sehr von Nazis gebusst werden, wie wir das gewohnt sind oder von Scientologen. Und wir gucken ganz genau hin, was sich da gerade in Köln tut. Gerade auch im Landtag war das noch gar nicht Thema, witzigerweise, die letzten zwei Tage. Aber wir schauen ganz genau hin und so eine Veranstaltung, Größenordnung 50, 60, 100, 200, wo so ein TDPA liegt, müssen wir nicht unbedingt absagen, aber ganz genau hinschauen, wie sich das auch bei den anderen entwickelt. Denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Leute kommen endlich mal auf die Spur, auch den Wissenschaftlern dann vielleicht doch mal aus Angst ein bisschen zuzuhören und nicht nur Klopapier, Nudeln und Ketchup zu kaufen. Ja, da sicherlich, denke ich mal, verbreitet sich noch was und wird sich auch in den nächsten Tagen noch entwickeln. Bestenfalls, bitte. Sandra, es tut mir leid, dass ich dich seinerzeit so ausgebremst habe. Und ich habe das Wochen vorher schon beobachtet, die ganze Geschichte. Ich behaupte jetzt nicht, dass ich irgendwie ein Experte wäre oder so. Aber ich kann euch nur wärmstens empfehlen, sämtliche Veranstaltungen bis mindestens Ende April abzusagen. Und es ist egal, ob es eine Drei- oder Zwei-Mann-Veranstaltung ist. Das Risiko sehe ich nicht mal unbedingt jetzt bei mir oder bei Teilnehmern, sondern einfach bei Leuten, die wir anstecken können, die eben in dem Bereich sind, die gefährdet sind, die mit weiteren Krankheiten belastet sind. Deswegen, das Ding fängt gerade an, erst wirklich auszubrechen. Der Peak ist für Ende April angesagt. Ihr könnt euch vorstellen, wir haben jetzt schon nette Zahlen. Es werden inzwischen schon viele gar nicht mehr getestet. Das bedeutet, dass die Zahl der Infizierten wesentlich höher ist als das, was die Statistiken und das, was uns an Zahlen präsentiert wird. Das wird auch bestätigt durch Robert-Koch-Institut und hast nicht gesehen. Also ich kann nur wärmstens empfehlen, Versammlungen in irgendeiner Form zu vernachlässigen. Okay, danke. Also grundsätzlich, ich tue mich immer sehr schwer mit diesen weiten Ausblicken in die Zukunft. Das hat bisher nie so richtig geklappt, wenn ich mal Lotto gespielt habe. Allerdings, ich will das jetzt hier nicht in die Lächerlichkeit ziehen. Natürlich müssen wir vorplanen. Es gibt Menschen, die vorplanen müssen. Deswegen wäre mir jetzt wichtig, und Vaku hat eben schon ein paar Anmerkungen gemacht, dass wir einen Vorlauf brauchen für die Absage. Jeder braucht das für die Planung. Ich stelle mir im Moment eine Woche vor, wenn das halt machbar ist mit der Halle. Oder weiß ich nicht, wenn da jetzt schon sowieso die Kosten anfallen. Also falls eine Woche vorher noch praktikabel ist zur Absage oder 10 Tage, würde ich das gerne heute so festhalten. Und dann praktisch vorbereitet sein auf die Absage, aber dann ehrlich diesen endgültige Absage erst dann zu diesem Termin halt machen, um einfach dann die Lage zu beurteilen. Und klar, Projektion sieht im Moment so aus, dass es nicht besser wird. Aber wie gesagt, das ist nicht, wissen wir nicht. Und wenn wir die Möglichkeit haben, kurzfristig zu planen, kurzfristig meine ich 7 oder 10 Tage, dann sollten wir das, finde ich, tun. Dass eine Veranstaltung, wo eine Halle in Köln gemietet wird oder weiß ich nicht, was einen längeren Vorlauf hat und spricht dann auch ein längerer Absagezeitraum, macht durchaus sein oder ist so auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, 7 Tage, 10 Tage. Vaku, vielleicht noch mal kurz eine Ansage, was da, ob das machbar wäre. Und der Besprechenraum ist schon wieder voll, wie ich sehe. Entschuldigung. Sandra war vor Holger. Ja, nochmal Namen zusammen. Das habe ich, glaube ich, vorhin vergessen vor lauter Aufregung. Dankeschön bestenfalls für deine Ausführungen. Alles 100% richtig und Entschuldigung angenommen. Ich empfehle das, was Gordana berichtet hat, zu befolgen. Befolgen hört sich doof an, zu beachten. Und die Ausführungen, die bestenfalls gemacht hat, zu beachten, sehr wichtig. Und wir sind doch die digitale Internetpartei, oder? Dann sollten wir das Ganze ins Internet verlegen, wenn das machbar ist. Auch der TBDA. Ich glaube, Gambi war vor mir. Nee, ich war nach dir. Es gibt ja gerade jetzt im Moment Aufstellungsversammlungen, Kreismitgliederversammlungen und einige davon betreffen mich auch persönlich, wo ich Hausrecht habe für so eine Veranstaltung. Wäre gut, wenn man so einen kleinen, wenn man sich auf irgendwie eine Verhaltensweise einigen könnte, wenn wir jetzt alles absagen. Also ich neige dazu, solche Veranstaltungen, die mich betreffen, abzusagen, aber ich will da niemandem mit auf die Füße treten. Guten Abend, vielleicht kann ich selbst einmal was dazu sagen. Ja, hallo Daniel. Ja, momentan ist es da, ich weiß nicht, was ihr da jetzt schon drüber gesprochen habt, deswegen fasse ich einmal kurz selber zusammen. Momentan ist es ein bisschen eng bei uns, da ich momentan der Einzige bin, der irgendwie noch Rechte hat, irgendwie groß da was zu tun. Stopp, wir sind an einer ganz anderen Baustelle, wir sind jetzt nicht dabei, wie die Einladungen laufen und wie gut die laufen oder nicht gut, sondern dass die Veranstaltungen überhaupt stattfinden wegen Ansteckungsrisiko. Ich glaube, das wollte Daniel auch gerade beantworten, dass er nicht die Kapazitäten hat, jetzt hier noch ein Streaming-Video-Conferencing-System anzuzetteln, würde ich jetzt mal vermuten aus der technischen Sicht. Kann ich theoretisch machen, also ich sag mal, das zur Verfügung stellen, vor Ort jetzt überall immer hinzufahren, kann ich aber definitiv nicht machen. Also da habe ich nicht die Kapazitäten zu, ich bin momentan auch immer noch gesundheitlich angeschlagen. Das heißt, auch da habe ich jetzt auch nicht die Kapazitäten irgendwie noch groß zu helfen. Würde ich gerne, aber... Frank hatte eben schon recht, Grampi, du hast es jetzt auch falsch verstanden. Also, auch wenn ich schon einen Zwecksaufbau und Orga vor Ort, schon ein Hotelzimmer dort in Bochum gebucht habe, vergiss das Geld dafür, wird zurückgespendet und fertig. Das, was Sandra sagt, könnten wir uns als Möglichkeit nehmen, nämlich dann eine lange, lange Mumble-Sitzung an dem Samstag zu tun, an dem Samstag zu machen. Und ansonsten, ja, wenn wir 40 Leute auf dem Haufen sitzen und wenn wir den Fragebogen von Gordana durchgehen, dann muss ich sagen, sind wir eher gefährdet als auf der sicheren Seite. Und von daher würde ich auch sagen, 10 Tage, das heißt nächste Woche Dienstag, ist unsere Deadline und bis dahin muss der Vorstand beschließen, ob er was durchführt oder nicht. Das sind dann 11 oder ein paar. Ich hatte mich ja gerade nur kurz reingeschoben. Verzeihung, ich wollte nur ganz kurz sagen, das, was Gordana gesagt hat mit dem quasi, ich nenne es jetzt mal 10 Punkte, das ist ja nicht Plan, 10 Punkte Warnsystem, könnt ihr euch ja merken, wir haben ja einmal in Bonn die Aufstellungsversammlung und dann einmal die KMV hier in Düsseldorf und mal gucken, wie es uns dann in ein paar Tagen geht und wenn wir dann aus Bonn oder Düsseldorf hören, das ist jetzt mal richtig scheiße gewesen, dann könnt ihr ja nochmal zusätzlich drüber nachdenken, aber dann wisst ihr dann jetzt schon mal Bescheid. Ihr seid natürlich trotzdem eingeladen. Moment, ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei den Veranstaltungen. Also immer, geht ja gar nicht so darum, ob man jetzt vor Ort die Brötchen schützen kann oder solche Sachen. Geht einfach darum, dass Leute aufgerufen sind, zu dieser Veranstaltung hinzukommen und sie haben einfach eine Wegstrecke. Und das fährt nicht jeder mit dem eigenen Auto, was vielleicht desinfiziert ist oder so, sondern es wird mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren und so weiter. Man setzt einfach die Menschen, die Besucher, die eigenen Leute halt einer Ansteckungsgefahr aus, die man selber nicht kontrollieren kann. Insofern ist das sicherlich einer der wichtigsten Gründe, so eine Veranstaltung gar nicht stattfinden zu lassen. Und ganz kurz, Gordana, weil du auch gerade wieder im Sprechenraum bist, ich habe die Mail zu der Checkliste gerade gesehen, aber da hängt keine Checkliste dran, obwohl das irgendwie in der Mail drin steht. Ich spreche mal ein. In der Mail mit dem Betreff und weil ich dumm bin, kommt dann die Anlage mit dazu. Die habe ich nämlich eiskalt vergessen, wie das so ist. Ich wollte jetzt noch nicht schreiben und jetzt mit Anlage. So die zweithäufigste verschickte Mail der Welt. Was ich eigentlich nur noch kurz sagen wollte, Bali braucht keine Angst haben wegen des Hotels. Ich habe ja gestern eine 300-Euro-Vorbildung abgesagt, nachdem ich sie erst gerade abgegradet habe. Mit dem Betreff Corona darf man momentan alles stornieren, alles kein Problem. Die Hotels sind überdurchschnittlich kulant, was das angeht. Selbst die Deutsche Bahn erstattet Tickets mit dem Supersparpreis, der sonst nicht erstattungsfähig ist, weil die das Geld alles weiterleiten können an den Bund. Total entspannt. Also erstmal leiten die Kommunen oder die Hotels das an die Kommune weiter und die wendet sich dann an den Bund, holt sich da das Geld wieder. Also wenn da ein Hotel Stress machen sollte, darf das gar nicht passieren. Also da brauchst du jetzt keine Sorgen machen, dass da Geld verloren gegangen ist. Genauso für Zugtickets, falls irgendwer irgendwas gebucht hat. Das habe ich gestern gelernt. Genau, Checkliste hängt in der Mail, die danach kam. Tut mir leid. Nee, alles klar, ist auch gerade angekommen. Danke dafür. Und die werden wir hier aufbereiten, dass wir die hier auch ans Protokoll dran heften. Dann ist die ja auch vorhanden für andere, die sich die gerne runterladen wollen. Vielen Dank dafür übrigens, dass du die hier zur Verfügung gestellt hast. So, danke auch nochmal für den Hinweis an Gordana. Ich habe mir keine Sorgen um die Dollar gemacht, aber danke für den Hinweis. Bestenfalls, dann bist du jetzt dran. Es tut mir leid, vielleicht habe ich mich nicht klar ausgedrückt. Ich werde am 21. nicht nach Düsseldorf kommen. Nicht, weil ich Angst habe, selber erkrankt zu werden, sondern weil ich Angst habe, eine Schleuder zu sein. Also ich bin jetzt nicht jemand, der in der Gefahrengruppe steht. Aber ich habe keine Lust, als Transporter zu dienen. Und deswegen muss ich leider sagen, so gerne ich nach Düsseldorf gekommen wäre, ich werde am 21. nicht nach Düsseldorf kommen. Ja, wie gesagt, das ist alles nachvollziehbar. Und wie ich auch eingangs schon sagte, wenn sich die Situation so wie jetzt weiterentwickelt, werden wir auf gar keinen Fall natürlich auch ein TDPA, ein Präsenz-TDPA, ich sage es mal so, abhalten. Haltet euch trotzdem den Termin frei, dass wir uns da irgendwo sprechen. Gut, damit wäre der Punkt jetzt, glaube ich, auch geklärt. Wir hoffen mal, dass zum Juni sich da die Situation wieder ein bisschen entspannt hat und das Ganze ein bisschen anders ist. Da wollen wir nämlich gleich was beschließen, was dann Ende Juni stattfinden soll. Und wie ihr wahrscheinlich gehört habt, auch am 4. Juli ist dann nach jetzigem Stand ein Bundesparteitag geplant. Und es wäre natürlich auch gut und sinnvoll, wenn der stattfinden kann. Sandra, da... Das habe ich gerade nicht gesehen, du hast dich nochmal entsprechend umgegeben. Ja, es geht bei mir hier in Krefeld aber schon um den 1. Mai. Also wenn bis Ende April erstmal alles abgesagt wird, dann sage ich hier die große Veranstaltung zum 1. Mai ab. Es ist noch nichts über den DGB dazu hier in Krefeld gekommen, aber erstens habe ich kein Personal. Zweitens würde ich da mit einem Sonnenschirm stehen, ohne aktuelles Infomaterial, also so möchte ich da nicht auftreten. Das wäre ein negatives Bild. Und das möchte ich der Piratenpartei in Krefeld nicht zumuten. Damit ihr das schon wisst, ihr braucht euch keine Gedanken zu machen, wer mir da hilft oder dass ich Gelder beantrage. Ich werde dort nicht aufschlagen. Okay, ist auch eine Info. Wie gesagt, ich glaube, dass der DGB gerade auch noch kräftig überlegt, was er machen kann und was er nicht machen kann. Ich denke mal, das ist im Moment alles sehr, sehr offen, was am 1. Mai passiert. Okay, aber dann haben wir das auch schon mal geklärt. Es gibt ja auch Leute, die jetzt schon davon sprechen, dass im Herbst es wieder richtig losgeht und vielleicht gerade um den 13.09. rum, wenn die Kommunalwahl ist. Und ja, ich denke mal, das ist schon eine spannende Geschichte, die gerade passiert und bin auch sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und ganz klar auch von hier die Empfehlung, immer gut Hände waschen. Das hat noch nie geschadet. So, dann vielleicht jemand anders kurz zum Workflow seit der letzten Sitzung, falls es da was zu berichten gibt. Also ich habe da leider nichts geschafft diesmal. Okay, dann ist das... Soweit auch erledigt. Dann kommen wir zu den Anträgen. Und zwar in Zeile 116, wie gerade schon angedeutet, da ist der Antrag 3943-72 ein Antrag auf Durchführung des LPTs 2001 des ersten in diesem Jahr in Herne. Und der ist vorgesehen für den 27. und 28. steht hier. Ich denke zwar, wir haben mal gesagt, einen Tag, aber ist auch gar nicht schlecht, wenn wir zwei Tage beschließen. Ich glaube, es ist durchaus, wäre durchaus zulässig, den dann nur einen Tag abzuhalten. Aber da könnt ihr auch gerne eure Meinung nochmal sagen. Wie sieht das aus? Ja, ich sage als erstes mal meine Meinung, wenn ich das, also gut, unter dem Thema Corona kann man vieles absagen. Wir haben diesen Termin gefunden. Und wir haben mit dem Bundesvorstand drüber gesprochen, ich habe mit dem Bundesvorstand drüber gesprochen, die sich deswegen auf den Juli den beschlossen haben. Ich würde den beschließen erstmal. Ich glaube, wir haben eine Rücktrittsfrist oder so von 3 Monaten davon, von dem Vertrag. Und von daher spricht nichts dagegen. Herrn ist in der Mitte von NRW. Die Bedingungen sind genial, das wissen wir alle. Wir können es auch um 2 Wochen verschieben. Das wäre mir jetzt erstmal. Okay, Sonne im Sprechenraum habe ich gesehen, kommt sofort. Bitte nur einen Hinweis gerade, weil du sagst, Rücktritt 3 Monate. Da sind wir gerade dann dabei. Ne? Also wir haben jetzt dann vor dem nächsten oder zum nächsten, zur nächsten Vorstandssitzung genau die 3 Monate. Das würde ich dich bitten, nochmal zu prüfen, wie dann die Kosten wären, wenn wir nach 3 Monaten, also in einer kürzeren Phase, zurücktreten. Weil dann würde das ja schon bedeuten, dass wir jetzt uns in den nächsten Wochen sehr genau überlegen müssen und sehr genau aufpassen müssen, wie da die Prognosen laufen. Ja, also oder sag dann bitte das nächste Mal, wie die Kosten sind, wenn der spätere Rücktritt stattfindet. Aber jetzt war erstmal, Entschuldigung, wir wollen dich nicht übersehen, Isan im Sprechenraum. Was dazu sagen, weil du ein oder zwei Tage angesprochen hast. Ich persönlich denke, wenn aufgrund der Corona-Entwicklung jetzt so viele Veranstaltungen abgesagt werden und das erwarten, aus verständlichen Gründen, dann wäre ein zweitägiger Parteitag wahrscheinlich sinnvoller, weil dann eine ganze Menge Arbeit angelaufen sein dürfte. Das könnte sein. Wir wissen das wahrscheinlich in spätestens 3 Monaten so ungefähr. Ja, aber klar, für den Hinweis danke. Ich glaube aber, dass es wirklich unerheblich ist, wenn wir 2 Tage beschließen und nur einen Tag machen. Ich wüsste nicht, was da rechtlich dagegen sprechen würde. Und wie gesagt, der Hinweis, bitte Balli nochmal überprüfen, wie das mit dem Rücktritt ist, auch in der kürzeren Frist, also sprich 4 Wochen vorher, ob da auch mit dem Stichwort Corona, wenn das halt der Grund wäre, halt auch eine günstigere Rücktrittsgebühr oder Entschädigung oder wie wir das nennen, halt möglich ist. Ja, wird geprüft, wenn es denn die 3-Monatsfrist ist, die ich im Kopf habe, also im Moment nur im Kopf, ich habe das jetzt nicht nachgeblättert, dann müssten wir das in der nächsten Woche beschließen. Genau, das heißt also, dann müssen wir das auf jeden Fall in der nächsten Woche auf dem Schirm haben und mit der Info von dir. Gibt es denn sonst noch Fragen dazu oder können wir jetzt zur Abstimmung kommen? Dann sage ich mal einfach, machen wir wieder von oben runter, Balli. Ich bin dafür. Daniel, Abstimmung, LPT. Tja, dann müssen wir den mal kurz überspringen. Ah, der kommt jetzt wieder, okay. Versuch's nochmal. Eben war es so gut zu verstehen, aber jetzt leider gar nicht. Okay, versuch das zu lösen. Helga, bitte. Ja, dafür. Okay, ich bin auch dafür. Dafür. Gut, damit haben wir das mit 4 dazu einstimmig beschlossen, weil Daniel kann das gerade nicht. Ich bin wieder da. Ich bin auch dafür. Na, das ist doch wunderbar. Dann bleibt es bei einstimmig. Auch wenn ich dann schon aufrufe, wir brauchen Protokollanten, weil Isan an dem Wochenende nicht da sein wird, schon gesagt hat. Wenn das, bitte. Am Wochenende des LPT bin ich wahrscheinlich. Hast du mir gesagt, du wärst im Urlaub oder sonst wo verpflichtet. Aber okay, dann war das ein Missverständnis oder wie auch immer. Das war wahrscheinlich der Tag der politischen Arbeit. Dann vielen Dank schon mal für diese positive Aussicht. Ich hoffe, das bleibt dann auch alles so. Und wir treffen uns dann spätestens dabei wieder. Aber wie gesagt, alles unter dem Vorzeichen, dass sich die Zukunft nicht schlechter entwickelt als bisher. Kommen wir zum nächsten Antrag. Der gar nicht da ist. Ich dachte, da wäre noch einer. Nee. Okay. Ich habe keinen weiteren gesehen. Es sind keine weiteren Anträge da, aber viele der hier Anwesenden wollen etwas wissen über ihre zukünftigen Aufstellungsversammlungen und Mitgliederversammlungen und Ähnlichen. Darf ich zu dem Antrag kurz? Wir hatten einen Finanzantrag aus Herne, der kam aber zu spät rein, ist aber alles im Umlauf und der Daniel hat auch ein paar Mitgliedsanträge reingepackt. War ein bisschen spät, aber können wir ja jetzt einfach nebenher im Umlauf beschließen. Genau, das wollte ich nämlich gerade auch noch sagen. Es gibt ein paar Mitgliedsanträge, aber die du auch gerade schon erwähnt hast, Tatjana, die lassen wir halt dann im Umlauf laufen. Wir haben Gordana im Sprechenraum, bitte. Ich höre auch gleich auf zu nerven. Ich hatte nicht direkt einen Antrag formuliert, aber ich hatte euch gebeten, am 21. Februar doch bitte einmal unsere Einladung für die konstituierende Vorstandssitzung weiterzuleiten, weil wir immer noch keinen PRM-Zugang haben. Der kommt irgendwann, hoffentlich bald, damit wir aber unsere Fristen einhalten können für eine Vorstandssitzung, die wir eventuell abhalten werden, was wir noch nicht wissen. Dazu bräuchten wir einmal von euch dann vielleicht Einladung an alle Bildermitglieder. Das hatte ich per Mail geschickt. Ich hatte Tatjana heute nochmal die Ticketnummer weitergeleitet, aber wir haben noch keine Einladung bekommen. Die müsste jetzt wirklich langsam raus, sonst müssen wir alles neu. Wollte ich gleich machen. Ein Ticket habe ich schon offen. Genau, ich habe nämlich aufgrund deines Hinweises auch nachgeguckt. Da habe ich die Mail mit dem fertigen Text vom 5.3. gesehen, ja. Ich würde in einem Kontext aber nochmal einmal jetzt auch im Kontext von Corona, wenn jetzt tatsächlich irgendwelche Veranstaltungen doch nicht stattfinden sollten, mir das vielleicht irgendwie auf einem kurzen Dienstweg auch nochmal mitzuteilen, dass ich da nochmal Bescheid weiß, dass ich eine Einladung nicht rausschicke. Ja, ich möchte dazu aber auch was sagen. Kurzer Dienstweg, ja und nein, kann man zusätzlich immer machen, aber bitte immer auch an Vorstand@ Alles, was nicht an Vorstand@ geschickt wurde, findet nicht statt. Sage ich mal einfach so. Ich verspreche euch, ich schicke euch eine E-Mail. Natürlich, eine E-Mail ist, wir brauchen ein in Anführungsstrichen Dokument, also ein Text. Das ist immer noch, E-Mail ist immer noch das nicht nur gängige, sondern auch die Textform, die wir laut Satzung und alle möglichen brauchen. Wir haben außerdem, wenn es an Vorstand@ geschickt wird, die Chance, dass das mindestens 5 Leute sehen oder 6 Leute sehen. Und ich würde dich auch bitten, Daniel, da reinzugucken. Es ist nicht so, dass da übermäßig viel Spam ist. Das ist natürlich jeden Tag, aber es wird auch viel beseitigt. Ich glaube, dass da Tatjana immer der Engel im Hintergrund ist, der da viel macht. Und das muss einfach der Ort sein, wo die Informationen zusammenlaufen. Zusätzlich, kurzer Dienstweg, will ich nicht dagegen reden, aber es darf nicht nur der kurze Dienstweg sein, weil dann weiß die eine Hand nicht, was die andere macht. Das ist nicht in Ordnung, finde ich. Zum einen, natürlich sollte das in dem wahrscheinlich dann auch vorhandenen Ticket, sollte es natürlich dann auch nochmal mit drin stehen, klar. Zum anderen, nein, es gehört nicht alles in die Vorstandsqueue rein. Wir haben noch zahlreiche andere Queues und wir haben auch in der Verwaltung mehrere Queues, die du allerdings nicht alle sehen kannst. Und wenn es jetzt um verwalterische Sachen gehört, das gehört nicht alles in den Vorstand. Ja, ja und nein, dann würde ich gerne erstmal sehen, wie viel dann tatsächlich in den Vorstand kommt, weil es ist halt doof, wenn wir immer wieder als Vorstand Beschwerden ausbaden, weil in irgendeiner Queue irgendeine Mail übersehen wurde. Deswegen hatte ich halt gerade gesagt, lass uns das über den Vorstand machen, da sind mehr Augen da als in den anderen Queues, denke ich mir einfach mal. Und dann wissen wir hier, wo die Beschwerden auflaufen, wenigstens auch Bescheid und wissen, aha, das war dann tatsächlich da. Ja, wenn es nur in einer Verwaltungsqueue ist oder in einer anderen, wissen wir das wahrscheinlich nicht. Beschwerden können gerne in die Vorstandsqueue geschrieben werden, klar, da ist es auf jeden Fall besser adressiert. Ja, ich möchte aber, wenn eine Beschwerde kommt, dann tatsächlich auch wissen, inwieweit die begründet ist. Und wenn ich dann die Mail vorher nicht gesehen habe, ist das blöd, wenn ich hier nur die Beschwerden habe. Anyway. Darum brauchen wir einfach auch mehr Leute, die einfach auf die Verwaltung auch zugreifen können, die entsprechend dann halt auch dafür zuständig sind, sich nochmal um die Verwaltung zu kümmern und die entsprechenden Rechte halt haben. Das ist aktuell einfach nicht der Fall. Aktuell bin ich der Einzige, der auf alle Verwaltungssysteme irgendwo Zugriff hat. Und in dem Moment hängt momentan da einfach alles an mir. Ich bin gesundheitlich momentan nicht ganz fit. Da müssen wir einfach was dran ändern. Und nichts, wenn wir jetzt irgendwie alles andere dafür umbiegen. Wir müssen am Problem selber irgendwie was ändern. Das ist auch völlig richtig. Und da kommen wir gleich nachher auch noch zu. Ich meine jetzt hier auch nicht alle Dinge, die die Verwaltung betreffen und die Gott sei Dank auch dann am Vorstand, sage ich mal, an der Vorstandskür vorbeigehen, sondern ich meine eigentlich hauptsächlich die Dinge, wo Mitglieder halt jetzt hier zum Thema Einladung, VKV, da Wünsche haben. Denke ich, ist es im Moment ganz praktikabel, wenn wir einfach sagen, auf jeden Fall an Vorstand. Und es soll niemand eingeschränkt sein, die anderen bisher gegangenen Wege weiterzugehen. So, dann wollte ich noch anmerken, jetzt habe ich den Link gerade wieder nicht parat. Wir werden halt jetzt, weil wir tatsächlich Unterstützung brauchen, im Vorstand, beziehungsweise jetzt nicht im Vorstand, auch der ganze Landesverband braucht Unterstützung. In den nächsten Tagen einige Ausschreibungen starten für ganz besonders für die Verwaltung, mit der Daniel hat es gerade schon mal angemerkt. Auch für die IT suchen wir interessierte Menschen, die da das Team verstärken möchten. Das sind coole Leute, die wir jetzt schon da haben, aber wie gesagt, die brauchen einfach Verstärkung. Die sind schon lange dabei. Wäre schön, wenn da neue Menschen sich für IT interessieren, sollte bei Piraten ja gehen. Dann würde ich auch in den nächsten Tagen schon starten wollen, eine Ausschreibung zur Vorbereitung der Landtagswahl in fast 2 Jahren oder in 2 Jahren. Und zwar, was das Thema Programmkommission angeht, weil da sollten wir so früh wie möglich, und zwar jetzt einfach schon, mit Programm anfangen. Und da brauchen wir auch neue Menschen, neues Team, die sich da rum kümmern und sich Gedanken machen, wie sie dann als Arbeit für zukünftiges Landesprogramm kanalisieren. Möglicherweise können die auch schon ein bisschen bei der Kommunalwahl unterstützen, aber hauptsächlich für die Landtagswahl ist das gedacht. So, da haben wir jemanden im Sprechraum. Entschuldigung, fast übersehen. Bestenfalls, bitte. Daniel, ich habe jetzt tatsächlich ein bisschen mehr Zeit in den nächsten 2-3 Monaten. Vielleicht kann ich dir helfen, sprich mich an. Ich weiß es nicht, aber ich würde dich gerne unterstützen, wenn ich kann. Gut, dann müsstest du dich quasi bei uns bewerben für die Verwaltung, dann müssten wir das beschließen. Wie bitte? Da unterhalten wir zwar uns erstmal vielleicht kurz über den Rahmen dessen, was da zu machen wäre, und dann kann ich dir sagen, ob ich das kann. Also das wäre so, lass uns mal kurz irgendwie in den nächsten Tagen kurz unterhalten, was das so für ein Bereich ist. Und wenn ich glaube, dass ich das abdecken kann, wie gesagt, die nächsten 2-3 Monate, glaube ich, werden ruhig, und dann hätte ich tatsächlich für sowas Zeit. Gerne. Gut, wie gesagt, Ausschreibung kommt. Ich hoffe, dass wir das alles bis zum Wochenende durchkriegen. Dann könnt ihr das auch einsehen, auch was die Tätigkeitsbeschreibung und das alles angeht. Ich hätte eine Frage an Rahu. Ich weiß nicht, wo du jetzt in der TO bist, weil ich hatte gerade noch ein Telefonat nebenbei. Ich wäre jetzt von meiner Seite aus in Zeile 163, und das ist kurz vor Anmerkungen, Hinweise, bitte tragt eure Infostände. Also sprich, wir sind dann schon mit Sonstiges durch. Ja, Rahu, ich hatte die Frage an dich. Wird der Kreisparteitag, was hatten wir jetzt genau am Samstag? Wird er stattfinden im Zuge der ganzen Diskussion oder doch oder ja? Hallo Walli, wir haben diese Liste durchgearbeitet und kamen dann zu dem Ergebnis, dass es bei uns ein niedriges Risiko ist. Dementsprechend werden wir den KMV haben wir als allererstes, das stattfindet. Danach kommt die Aufstellungsversammlung für Aachen Land und dann die Aufstellungsversammlung für Aachen Stadt. Also wir werden alles drei an einem Rutsch am Samstag stattfinden lassen. Okay, das musste ich wissen, bevor wir jetzt gleich in ein NÖ-Teil gehen. Deswegen die Frage. Also die Presse hat auch gefragt, die schicken Fotografen, falls einer von euch kommen will. Dann komme ich nicht. Nein, Quatsch. Schauen wir mal. Wir besprechen das gleich. Okay. Gut, das sind Entscheidungen, die vor Ort getroffen werden müssen. Dann ist das jetzt so hier bekannt gegeben. Gucken wir mal, was bis dahin noch passiert. Danke für die Info auf jeden Fall. Das würde übrigens auch zu einer Veranstaltung gehören, die man durchaus einträgt oder eintragen sollte. Bei den Mitgliederversammlungen kann es nämlich auch zu Unfällen kommen. Und wie gesagt, die Unfallversicherung ist nur dann da, wenn die Veranstaltung hier angemeldet ist und eingetragen ist im Wiki. Die Infos stehen wie immer am Ende des Protokolls und da sind auch die Links, wo man sich eintragen kann. Damit wären wir, wenn ich jetzt nicht irgendwas noch vergessen habe, am Ende dieser Sitzung. Rahu ist noch im Sprechenraum. Gibt es noch eine Nachfrage? Nein, Entschuldigung. Da gibt es aber noch eine von mir. Ja, ich, hallo erstmal. Fabi am Piraten Minden. Ich versuche schon seit einiger Zeit mal unsere aktuellen Mitgliederdaten zu bekommen. Jetzt verstehe ich auch, warum ich sie noch nicht bekommen habe, wenn Bernd wirklich verschwunden ist. Und hätte tatsächlich eine organisatorische, also ja, was heißt organisatorische Frage, eine Aufbaufrage zu VKVs. Vielleicht, ich weiß jetzt gerade nur nicht, an wen ich mich dafür wenden sollte. Also ganz kurz, Bernd ist der Schatzmeister, Daniel macht die Verwaltung. Ach so. Nur für Mitgliederdaten zuständig und der ist ja hier. Aber was hast du für eine Frage? Wahrscheinlich werden wir unseren Verband bald auflösen müssen und ich wollte mal fragen, wie das Ganze organisatorisch abläuft, beziehungsweise einen Plan haben, wie das funktionieren soll. Was mit den ganzen Sachen passieren soll, die wir so rumliegen haben und alles. Ein VKV braucht nicht aufgelöst zu werden. Nicht auflösen. Wir haben aktuell noch einen KV, aber uns sind jetzt zum Jahreswechsel noch mehrere Mitglieder weggebrochen. Und ich wollte die Mitgliedsdaten haben, um zu wissen, ob wir überhaupt noch eine Chance auf einen beschlussfähigen einen beschlussfähigen Kreisparteitag haben. Wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir in einen VKV umwandeln. Welcher KV war das? Minden-Lübbecke. Danke. Da müsste man jetzt mal gucken, ob es mehr als 4 Mitglieder da noch gibt. Was ich genau. Weil ob ein Kreisparteitag beschlussfähig ist oder nicht, kommt ja erst nach Einberufung und den erschienenen oder erscheinenden. Ja, aber man kann es ja abschätzen, wenn man die Mitgliedsdaten sieht. Nur ich sehe halt unsere aktuellen Daten nicht, beziehungsweise habe sie nicht vorliegen. Also, ich mische mich mal ganz kurz ein. Meine Frage, ich komme ja nur ein paar Kilometer weg. Hast du das auch an vorstand@piratenpartei-nrw.de mal kundgetan, dass du das haben möchtest, oder hast du nur versucht, eine... Ich habe es im Moment nur über Verwaltung versucht, aber das könnte ich auch nochmal tun. Ich habe das Ticket in der Verwaltung liegen. Ich schaue gerade mal nach. In Minden-Lübeck sehe ich hier 38 Mitglieder und davon sind 13 stimmberechtigt. Das erstmal als erste Antwort und bezüglich einer Einladung machst du entweder denselben Weg über Verwaltung@. Und das geht an uns Vorstand@ vorbei. Das geht dann immer direkt in die Verwaltung. So ist das bei uns organisiert. Nur jetzt mal zur Kenntnis. Bei zeitkritischen Sachen könnt ihr gerne parallel mir auch nochmal direkt eine E-Mail schreiben, damit ich es nicht verpasse. Okay. Oder eventuell auch Telegram oder so. Na gut, dann versuche ich das einfach mal. Gibt eine Wortmeldung von Helder? Ja, ich dachte, ich mache das mal mit der Sitzungsdisziplin mal ein bisschen. Zu der Frage, die auch noch da war, und zwar geht es ja auch um die Umwandlung von KV in VKV. Genau. Die ist jetzt gerade hier übergegangen. Also wenn ich die Mitgliederzahlen jetzt da verstehe, wäre rein theoretisch noch ein KV möglich, ist aber vielleicht nicht unbedingt großartig arbeitsfähig. Ich denke mal, das ist die große Gefahr, die ihr seht. Das, was jetzt passieren muss, ist ganz klar, ihr müsst natürlich zu einem KPT einladen und auch da habt ihr auch die Möglichkeit natürlich auch die Gretchenfrage dazu stellen, KV ja, nein. Damit könnt ihr erstmal von euch aus euch auflösen. Was aber dann wieder von einem LPT von uns nochmal bestätigt werden muss. Das würde wahrscheinlich, wenn ihr das noch vor Juni noch hinbekommt, dann findet das vermutlich auch bei dem LPT in Herne statt. Ähnliches ist ja passiert, oder eher gesagt, der Worst Case, der passieren kann, ist, dass ihr tatsächlich handlungsunfähig seid oder eben da quasi gerade nichts passiert. Kann es eben schon mal vorkommen, dass natürlich auch ein KV oder wie in Minden auch schon passiert, der OV dann auch von einem LPT dann auch aufgelöst wird, also von außen her. Das ist natürlich der unschöne Weg. Daher lieber den geordneten Weg gehen, mit Einverständnis der Mitglieder. Das wäre mir persönlich sogar lieber, einfach zu sagen, okay, uns ist jetzt einfach diese Organisationsstruktur KV jetzt gerade zu viel. Wir wollen wieder auf den VKV runterbrechen und das Ganze dann in der nächsthöheren Gliederung zuweisen. Das wäre in dem Fall jetzt der Landesvorstand, also wir dann dementsprechend. Dann sollte das besser so gehen. Das würde ich euch aber auch dann auch definitiv so empfehlen. Die Befürchtung ist halt, es wurde ja gerade gesagt, wir haben 13 zahlende Mitglieder, aber bei den meisten Sitzungen tauchen davon vielleicht 3 auf. Und dann wird das schwierig. Na gut, wir sehen mal. Ja, ich sag mal so, dann wenn 3 auftauchen bei 38 Mitgliedern insgesamt, dann ist das durchaus im Schnitt, weil es ist ja immer so, die Zahl der 10% sind diejenigen, die tatsächlich aktiv sind und der Rest ist nur da und Parteimitglied. Und am liebsten zahlen natürlich, aber ja, das sind dann auch wenige. Wie gesagt, 10% ist völlig normal. Bei anderen Parteien ist das auch so. Was toll wäre, wenn ihr oder du, wie auch immer, vielleicht auch mit Unterstützung dann von uns nochmal einen Brief hinbekommt, also Brief, sprich einen Text hinbekommt, der vielleicht direkt einlädt zu einer Kreismitgliederversammlung oder ja wahrscheinlich direkt einlädt, aber der auch ein bisschen motivierend ist, ein bisschen diese Frage in den Raum stellt, so wie sie Helder gerade gestellt hat, von wegen sollen wir so oder so, um halt ein bisschen die 38 Leute zu motivieren, die nämlich dann alle diesen Brief erstmal kriegen und dann überhaupt mal wieder aufmerksam werden, hey, hier gibt's ja Leute, die was tun, wusste ich vielleicht gar nicht und vielleicht kommt ja dann was Neues in die Gänge dadurch. Also wenn ihr den Brief entwerft oder den Text entwerft, dann wird er von uns halt an alle Mitglieder geschickt werden. Na gut, wir versuchen das mal. Einfach irgendwelche Briefe oder sowas können wir jetzt nicht einfach an alle Mitglieder verschicken. Dafür brauchen wir irgendwie schon irgendwie einen Inhalt, der irgendwie, sag ich mal, mit den politischen Zielen mit der Partei zusammen zu tun hat. Also ich sag mal jetzt zum Beispiel irgendwie konkret halt irgendwie eine Einladung zu einem Stammtisch zur Vorbereitung von Kommunalwahl oder irgendwie sowas. Entschuldigung, wenn ich mich da nicht so konkret ausgedrückt habe. Ich meinte schon natürlich, also eine Mitteilung, ein Text, in dem die Problemstellung, die gerade beschrieben wurde, beschrieben wird. Ne? Also von wegen ein Aufruf. Sowas Ähnliches haben wir bislang immer einfach mit in die Einladung reingeschrieben. Das dürfte ja kein Problem sein, das da zu machen. Du kannst, das ist ein guter Hinweis, logischerweise mit der Kommunalwahl, die auch erwähnen, also das praktisch sich jetzt für euch die Frage stellt, wie geht ihr denn mit der Kommunalwahl um? Wie geht ihr mit der Situation im KV um? Vorstand muss gewählt werden. Wie viele Menschen gibt es, die sich aktivieren lassen? Das sind die Fragen, die zu klären sind. Und das ist meiner Auffassung nach ein berechtigter Grund, auch die Mitglieder, und zwar alle im Kreisgebiet anzuschreiben. Ja, gut. Ja, ist ein bisschen Arbeit, dann so einen Text zu machen, aber vielleicht habt ihr noch was Altes zu abgucken. Ja, mal schauen. Die Sache ist halt, theoretisch können wir nicht mal beschließen, irgendwas zu machen, weil wir nicht mal mehr einen beschlussfähigen Vorstand derzeit haben. Ja, aber wenn die Wahl auch noch erwähnt wird, ich glaube, das wäre immer etwas, was ich auch als Vorstand des Landes vertreten würde, dass das an die Mitglieder rausgeschickt werden darf von uns dann. Mhm. Na gut, ich melde das mal wieder zurück und wir schauen, wie es weitergeht. Danke, dass du da warst. Danke. Gut, damit sind wir dann tatsächlich am Ende oder gibt es noch einen? Gibt es nicht? Dann darf ich euch mitteilen, dass die nächste Sitzung des Landesvorstands NRW aller Voraussicht nach am 26. März stattfinden wird. Und zwar auch wieder um 20.30 Uhr. Und bedanke mich, dass ihr alle hier wart. Ich bedanke mich bei Protokoll und Sitzungsvorbereitung und schließe die Sitzung um 21.35 Uhr.